ihr habt ja schon ein Interview geführt, mit Fenik und Questern von der Frauenrechtsorganisation Reban aus Südkurdistan. Genau, und du hast die Veranstaltung von Anfang bis Ende betreut, mehr oder weniger, auch mit organisiert. Vielleicht kannst du uns kurz mal beschreiben, wer die Frauengruppe ist und woher sie kommen. Okay. Also die Ladies von Reban kommen aus Südkurdistan, im Nordirak, aus der autonomen kurdischen Region. Die Gruppe Reban gibt es seit 1997 und setzt sich im weitesten Sinne im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ein. Die arbeiten zu Genitalverstümmelung, zu Ehrenmorden, zu Zwangsehen, zu Kinderehen und versuchen grundsätzlich Frauen, die von patriarchaler, sexualisierter Gewalt bedroht sind, zu unterstützen, zum Beispiel indem sie sichere Orte vermitteln, versuchen, in den Familien zu vermitteln. Genau, also die machen eine sehr weite Bandbreite. Okay, in welchem politischen Rahmen bewegen die sich dann? Also einmal die Politik vor Ort oder von regionalen Besonderheiten her, was man vielleicht noch wissen sollte, um die Situation da unten besser zu verstehen. Wenn du dazu noch zwei, drei Worte sagen könntest. Ich würde es mal versuchen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Situation relativ kompliziert ist, auch schon länger. Da gibt es einfach viele unterschiedliche Einflüsse. Die autonome kurdische Region liegt innerhalb des starken Staates oder innerhalb des Hoheitsgebietes Iraks, hat aber weitgehend unabhängige Gesetze, sind aber an bestimmten Punkten quasi an die Gesetzgebung des Iraks gebunden. Es gibt immer wieder Konflikte zwischen der Zentralregierung und der autonomen Gebietsregierung. Was sollte man wissen? Also, die autonome kurdische Region ist wirtschaftlich total am Arsch eigentlich, was zum einen der generellen politischen Situation zu verschulden ist. Das sind im Wesentlichen zwei Parteien, die da seit Jahrzehnten quasi so einen Machtkampf am Laufen haben. Die ganze Region ist super abhängig vom Öl, von Zahlungen der Zentralregierung und ist so ein bisschen Spielball zwischen der Türkei, dem Iran, dem Irak und war natürlich auch betroffen von dem Vormarsch des IS. Das ist hier weitgehend irgendwie auch angekommen, dass die Peschmerga einen großen Teil dazu beigetragen haben, den IS im Irak zu besiegen oder auf jeden Fall davon abzuhalten, bis ins autonome kurdische Gebiet vorzudringen. Das hat auch dazu geführt, dass viele, tatsächlich Millionen Menschen geflüchtet sind in die Region, weil die lange die sicherste Region ist und auch tatsächlich immer noch ist. Es ist einfach relativ stabil da und es herrscht kein aktiver bewaffneter Konflikt. Da leben ungefähr 5 Millionen Menschen und seit 2014 sind ungefähr nochmal 2 Millionen dazugekommen. Also das ist so die Grundsituation. Es gibt einfach generell, die Lebensmittel sind ziemlich teuer, die Löhne werden oft nicht gezahlt. Also alle offiziellen quasi Beamten, Lehrerinnen, Dozentinnen bekommen seit eigentlich schon fast Jahren keine Löhne mehr. Die Peschmerga auch nicht. Das ist einfach alles eine ziemlich schwierige Situation. Es gibt auch viele Leute, auch gerade junge Leute, die da eigentlich nur weg wollen. Genau, aber eben was die Ladies machen, eben seit langer Zeit, ist, dass sie trotzdem versuchen, in den Communities irgendwie einfach Zusammenhänge zwischen Frauen aufzubauen, Bildung zu vermitteln, Alphabetisierungskursen zu Diskussionskreisen, Aufklärung zu Genitalverstümmelung, genau. Und die Frauen von Reban sind jetzt ja auch hergekommen, weil vor allem wieder dieser neue Gesetzesentwurf im Raum stand, welcher Stammesrecht im zentralirakischen Gesetz verankern sollte. Ja, vielleicht dazu mal noch ein paar Worte oder beziehungsweise was uns in dem Vortrag dann erwartet. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also im Wesentlichen geht es nicht um Stammesrecht, sondern es geht darum, dass quasi die Gerichtsbarkeit durch religiöse Gerichte abgelöst werden sollen. Das wären in diesem Fall schiitische und sunnitische Gerichte. Im Wesentlichen wird das von schiitischen politischen Kräften vorgeschlagen. Das heißt das Jafari-Gesetz. Das regelt im Wesentlichen sowas wie das Personenstandsgesetz, wonach zum Beispiel Frauen noch weniger Rechte gesetzlich zugeschrieben bekommen. Wenn sie sich zum Beispiel scheiden lassen, haben sie eigentlich kein Recht auf Unterhalt. Die Kinder dürfen nicht bei ihnen bleiben. Und natürlich heißt das auch, dass es halt auch kein Gesetz gibt, was irgendwie für alle gilt, sondern das hängt dann immer davon ab, welcher Religion quasi der Mann der Familie irgendwie angehört, genau. Und andere Themen wie Homosexualität oder generell Diversität macht es einfach noch viel schwieriger. Und in dem Vortrag, den wir jetzt im Folgenden hören, geht es hauptsächlich um das Gesetz oder wird eher allgemein um die Situation der Frauen? Allgemein wird Fenig was erzählen zu deren Arbeit, woraus man auch total viel über die Situation der Frauen in Südkurdistan erfährt und auch im Irak. Dann wird es so einen kleinen Exkurs geben, der relativ ausführlich ist und wie ich finde aber auch ganz spannend, weil es einfach historisch irgendwie auch relativ weit zurückgeht. Worauf basiert dieses Gesetz? Was sind die Interessen dahinter? Was genau heißt das und wie wird das gerade politisch instrumentalisiert? Im Mai werden irgendwie Wahlen im Irak sein und das ist gerade so ein total wichtiger Wahlkampf, so ein Wahlkampfthema. Und es wird auch darum gehen, irgendwie zu verdeutlichen, was das für Auswirkungen hätte. Ja. Sehr cool, dann sage ich mal danke und danach verweisen wir gerne auf den Vortrag.